Guten Podcast, Sendung des Dialekten, Podcast in der Abstrakten, zu nah der Biografie mit und von Wiesel Fabinho. Ihr Lieben da draußen, den Weltuntergang haben wir überlebt, wir sind im Jahr 2013 und ich melde mich endlich mal wieder, dieses Mal eine ganz, ganz kurze Folge und zwar über eine Band, die ich kontaktiert habe. Ich habe das Recht, sie zu spielen, leider wollen die mir kein Interview geben, aber in diesem Jahr will mir irgendwie keiner ein Interview geben, beziehungsweise es gibt Leute, die mir ein Interview geben wollen oder würden wollen oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall, ich habe bislang kein Interview gehabt, also mache ich jetzt einfach mal weiter ohne Interviews und lasse das Interviewen sein oder so. Auf jeden Fall, diese Gruppe, die gibt eigentlich niemanden Interview oder so, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die kommen aus Sarajevo, die heißen die 20, also es geht um 20 Leute und ja, in den bosnischen Zeitungen werden die als Boyband bekannt gebracht, also genannt quasi. Und es handelt sich um 20 junge Männer. In Bosnisch wird das Dvadeset Torica ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr das nachsprechen könnt. Und ja, da gibt es unterschiedliche Leute, die sich da zusammengetan haben und verschiedene Lieder machen. Also ich stelle jetzt erstmal das erste Lied vor. Das ist das, was ich gehört habe. Als erstes, und das war ihr neuestes Lied, und das war das Lied, das am 21.12.2012 vorgestellt wurde, und zwar während eines Konzerts, und das heißt Aca u Zetri. Das heißt, Aca ist ein Turbofolk-Sänger oder so, und über Turbofolk habe ich ja schon mal gesprochen, und Zetra ist eigentlich die größte Konzerthalle Sarajevos, also wirklich eine Halle, ansonsten gibt es das Stadion und alles andere ist da drunter. Naja, auf jeden Fall, die haben ganz, ganz komische Künstlernamen. Und ja, das stelle ich vielleicht mal auf meinem Blog, also rubenvagabund.blogspot.com vor oder so. Auf jeden Fall viel Spaß erstmal mit dem ersten Lied, das heißt Aca u Zetri. Und ja, ich quatsche da noch ein bisschen weiter, bevor ich das online stelle. Kosa, in Kosa, Suri, in Fasada, Aca u Zetri, znači Aca u Zetri, Belisa, Belkisa, u Krstu Leobarda, Aca u Zetri, znači Aca u Zetri. Noć je mlada, pare pa se stregaju za grada. Denke, ich sollte auch das Video, also das YouTube-Video draufstellen, denn es ist wirklich, wirklich lustig. Also da gibt es halt eben diese 20 Männer, verschieden angekleidet, die haben immer Sonnenbrillen auf oder auch nicht, also hängt davon ab, wer, die meisten schon. Und ja, die machen verschiedene Choreografien und wie das gesamte Konzert ausgefallen ist, weiß ich nicht, denn ich war ja nicht dabei. Auf jeden Fall, also den 21.12. haben wir überlebt. Und ja, das feiere ich jetzt mal heute wieder mal. Ich hatte da mal zwischendurch eine Folge aufgenommen, die finde ich aber nicht mehr. Also ihr habt die Folge vom 20., also kurz vor Weihnachten. Ein schönes Weihnachten wünsche ich an euch alle, beziehungsweise ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachten. Genau, das ist viel logischer. Und ich hoffe, der Rutsch war auch sehr gut und wünsche euch alles Liebe für das verbleibende 2013. Und es verbleibt eigentlich hier recht viel, denn wir sind immer noch im Februar. Wir sind schon im März, genau. Naja, auf jeden Fall, das zweite Lied, das ich euch, beziehungsweise nicht das zweite, das einzige andere Lied, das ich euch vorstellen werde, heißt Petlajkova. Das wurde 2010 aufgenommen und das heißt ungefähr so wie, also es geht um Facebook und es geht darum, dass man pro Tag um die 5-mal ein Gefällt mir bekommt. Und ja, auf Englisch heißt das Like. Und wenn man das als Verb ins Bosnische übersetzt, dann bekommt man Lajkovati. Also 5 gefällt mir, 6 gefällt mir und es ist ein guter Tag. Naja, so ungefähr. Also die machen sich über Facebook lustig. Und ich finde das auch zu Recht, denn manche von uns werden... Also die nutzen das wirklich als ein Tool, andere sind einfach nur abhängig und hängen da wirklich, wirklich immer herum, nur um zu sehen, ob irgendwer irgendwas gepostet hat und wenn sie keine Likes bekommen, dann werden die deprimiert oder so. Naja, ich finde das scheiße auf jeden Fall. Die Gruppe finde ich gut. Naja, wie ihr hören könnt, ist meine Stimme ein bisschen zerkratzt, wieder mal. Und ja, das zu Recht, denn ich war im Wald und bin sehr nass geworden und es war kalt. Und ich habe nichts gefunden. Naja, auf jeden Fall, das war's von mir. Ich stelle wie immer auf meinem rumvagabundblogspot.com stelle ich ein paar Links zu der Gruppe drauf. Ich hoffe, euch gefällt's. Mir gefällt's. Es hat was Karaoke-mäßiges und ja, ich denke, es würde euch noch viel mehr gefallen, wenn ihr Bosnisch versteht. Also für die jetzt, die nicht Bosnisch verstehen. Ansonsten bis irgendwann mal, also bis zum nächsten Mal, falls es das nächste Mal gibt oder so, keine Ahnung, also in 3 Monaten oder vielleicht früher, ich weiß es nicht. Das ist halt eben ein fauvistischer Podcast, ein Podcast, also mit F, nicht mit P. Und ja, das war's von mir. Viel Spaß mit Dvadesetorica und dem Lied Petlajkova aus dem Jahr 2012. Das war's von mir, euer Rumvagabund. Servus. Petlajkova, была бы одна малая из Кентаки. Сконта скосы преко группы Айло Вракия. Реке мая послада из Патер провала, а она милой, кукала мимой, ешь не пайковай.